Kapitel 6. In den Zeitungen flackerten die Sensationen auf. Kommunistischer Anschlag von einem Mitglied der technischen Nothilfe vereitelt. Theodor Lohse wurde einige Mal genannt. Man gratulierte. Im Bunde deutscher Rechtshörer war Theodor ein seltener Gast geworden. Er ging nicht mehr ins Kolleg. Das hatte Zeit. Seitdem er im Heeresbericht erwähnt worden war, hatte er seinen Namen niemals mehr gedruckt gesehen. Jetzt begegnete er seiner Tat in allen Zeitungen. Es kam ein Mann vom Nationalen Beobachter, ein dünnes Männchen, das sich beständig mit irgendwelchen Gegenständen auf dem Schreibtisch beschäftigte, während es sprach. Es lud Theodor zur Mitarbeit ein, machte aber aufmerksam, dass das Budget des Blattes leider für Honorare nicht ausreiche. Was tat es? Theodor bekam ein Honorar von Trebitsch, ein weniger hohes als das erste Mal, und es verringerte sich noch um die Hälfte, als Klitsche seinen Anteil forderte. Von ihm hatte Theodor den Maler Klaften. Er, Klitsche, hat in selbstloser Freundschaft Theodor die Sache abgetreten. Klitsche sitzt in seinem Büro, ohne Rock und Weste, mit geöffnetem Kragen und sieht noch mächtiger aus. Man sieht den gewaltigen Umfang seines Halses mit geblähten Muskelsträngen und die gebändigte Wucht seiner ruhenden Fäuste auf dem Tisch. Seine lange Haarsträhne verschob sich und ließ die verkrüppelten Reste seiner Ohrmuschel frei, ein rötliches Stückchen Knorpel mit verkümmerten, winzigen Windungen. Theodor feilschte erbittert, ein Drittel wollte er hergeben, aber Klitsche rückte den Stuhl mit einem plötzlichen Entschluss hinter sich, so als wollte er sich erheben. Er stand nicht auf, sondern blieb auf dem weit zurückgeschobenen Stuhl, den Oberkörper vorgeneigt, die starken Fäuste an der Tischkante sitzen. Ein geducktes Tier. Und Theodor gab ihm die Hälfte. Dann ging er durch die Straßen, machte vor dem Schaufenster Halt und kaufte ein paar Stiefel. Er kam sich gewachsen vor, als hätte er neuen, erhabenen Boden unter den Füßen. Am späten Nachmittag, die Vögel zwitscherten ergreifend und abendlich, sprach er ein weißgekleidetes Mädchen an. Im Laufe des Abends besuchte er einen Tanzpalast, wurde eifersüchtig, weil das Mädchen mit einem Herrn vom Nachbartisch dreimal hintereinander tanzte, trank sauren Sekt. Das Mädchen, sie war nicht so eine, verlangte nach einem besseren Hotel. Zwei Zimmer musste Theodor mieten. Eine Viertelstunde musste er sie allein lassen, dann klopfte er an ihre Tür, horchte, klopfte wieder und öffnete. Das Mädchen war verschwunden. Er hatte mehr Glück bei jungen Frauen, die ohne Hut in den einfachen Blusen und fadenscheinigen Jäckchen sich mit einem Kinobesuch begnügten. Er achtete darauf, dass aus den kleinen Zerstreuungen keine bindende Freundschaft wurde. Er hielt grundsätzlich kein vereinbartes Rendezvous. Er war mit sich zufrieden und überzeugt, dass Willenskraft und Begabung ihm diese kurzen Fortschritte in kurzer Zeit ermöglicht hatten. Er glaubte, die einzige ihm angemessene Beschäftigung gefunden zu haben. Er wurde stolz auf seine Spionierfähigkeit und nannte sie eine diplomatische. Sein Interesse für Kriminalistik steigerte sich. Er saß stundenlang im Kino. Er las Kriminalromane. Noch lebte das Porträt in ihm, das der Maler Klaften gemalt hatte. Er versuchte, es Lügen zu strafen. Er wendete Mittel an, um seinen Schnurrbart buschiger zu machen. Er kleidete sich neu. Jetzt trug er einen hellbraunen Anzug, einen sanft grünlich karierten und ein kleines goldenes Hakenkreuz in einer quergestreiften seidenen Krawatte. Er kaufte Waffen aller Art. Jagdmesser und Dolche, einen ledernen Totschläger, eine Pistole, einen Gummiknüppel. Er ging, wie Detektiv Klitsche, niemals ohne Revolver. Er sah in jedem Passanten einen kommunistischen Spitzel. Dass er nicht verfolgt wurde, wusste er. Aber er vergaß es. Besonders, wenn er ein Kriminaldrama gesehen hatte. Es schmeichelte ihm, verfolgt zu werden, und also glaubte er daran. Er, dem jede Stunde schrecklich erschien, nur weil sie neu gewesen war, der das Kommende gefürchtet, das Bleibende geliebt hatte, er täuschte sich kühne Unmöglichkeiten vor und erwartete Abenteuer auf jedem Schritt. Er war gerüstet. Er wurde ungläubig, Hinter jeder klaren Tatsache sah er Schleier, die Geheimnis und wahren Sachverhalt bargen. Er las politisch-philosophische Schriften, die Trebitsch verfasst hatte, Flugschriften, in denen Zusammenhänge zwischen Sozialismus, Juden, Franzosen und Russen aufgedeckt wurden. Diese Lektüre befruchtete Theodors Fantasie. Er glaubte nicht nur, was er gelesen hatte, er kombinierte aus dem gelesenen Material neue Tatsachen und entwickelte sie im Nationalen Beobachter. Seitdem er gedruckt wurde, steigerte sich seine Sicherheit. Und wenn er die Feder in die Hand nahm, zweifelte er nicht mehr an der Richtigkeit dessen, was er vorsichtig anzudeuten sich vorgenommen hatte. Las er noch einmal das Manuskript, war er sicher und strich schwächende Worte, jedes vielleicht und jedes wahrscheinlich. Er schrieb die Aufsätze eines Mannes, der hinter die Kulissen geblickt hat. Er wusste, dass der Nationale Beobachter in den Lesesälen der Germania auslag und dass Tiedemann und die anderen ihn lasen. Dieser Nationale Beobachter hing in den Kiosken der Untergrundbahn, er hing an jeder Straßenecke und an jedem Kiosk, und an jeder Ecke schrie der weißrote Umschlag der Zeitschrift den Namen Theodor Lohse in die Welt. Er neidete nicht mehr den Ephrussis die weiß schimmernden Häuser hinter grünen Rasen, die silbernen Gitter und marmornen Treppen. Er dachte an die verlorene Frau Ephrussi, wie ein ganz großer Mann einer kleinen Frau aus anderen Kreisen gedenkt, die ein kleines Abenteuer abgegeben hätte. Er beneidete den Juden Ephrussi nicht, aber er hasste ihn und seine Sippe, seinen Stolz und die Art, wie er ihn, den Hauslehrer, zuletzt behandelt hatte. Jetzt erinnerte sich Theodor, dass er im Ephrussischen Hause eine schüchterne Haltung eingenommen hatte. Eine dumme Angst hatte ihn damals noch beherrscht, und die Schuld daran schob er den Juden zu. Wie überhaupt die Juden seine langjährige Erfolglosigkeit verursacht hatten und ihn an der schnellen Eroberung der Welt hinderten. In der Schule war es der Vorzugsschüler Glaser. Andere Juden, er wusste sie nicht zu nennen, kamen später. Sie waren, wie alle Welt wusste, furchtbar, weil sie Macht besaßen. Aber auch hässlich und abscheulich, überall, wo sie auftauchten, in der Bahn, auf der Straße, im Theater. Und Theodor zupfte, wenn er einen Juden sah, auffällig an seiner Krawatte, um den anderen auf das drohende Zeichen des Hakenkreuzes aufmerksam zu machen. Die Juden erbebten nicht, ihre Frechheit erweisend. Sie sahen gleichgültig auf Theodor, manchmal höhnten sie ihn sogar, und er wurde beschimpft, wenn er Rechenschaft forderte. Er war gereizt, und es geschah, dass er des Nachts in stillen Straßen Passanten schmähte und, wenn ihm Gefahr drohte, in einer Nebenstraße verschwand. Von solchen Abenteuern erzählte er gelegentlich dem Detektiv Klitsche, dem Dr. Trebitsch, und wurde von ihnen, nicht wie er erwartet hatte, belobt, sondern ermahnt, Disziplin zu üben. Denn Leute, die einer Organisation angehörten, müssten Aufsehen vermeiden. Von nun an schwieg er, aber der Hass fraß in ihm und machte sich frei in Artikeln für den Nationalen Beobachter. Die Aufsätze wurden immer gewalttätiger, bis das Blatt für einen Monat verboten wurde und ausdrücklich wegen der Artikel Theodor Loses. Zu diesem Erfolg gratulierten ihm einige junge Leser schriftlich. Auch Frauen schrieben ihm. Theodor antwortete, man besuchte ihn. Gymnasiasten, Mitglieder des Bismarck-Bundes luden ihn ein, sahen zu ihm auf. Mittelpunkt war er und stillschweigend gewähltes Haupt. Vorträge hielt er und stand, umbrandet vom Beifall seiner Verehrer, auf dem Podium. Er gründete einen nationalen Jugendbund, zog an Sonntagen mit seinen Jungen hinaus in die Wälder und lehrte sie exerzieren. Indessen fehlte es ihm an Geld. Weit und breit war keine Aussicht mehr, Neues zu verdienen. Es waren ruhige Zeiten. Im Büro des Detektivs Klitsche ließen sich keine Spitzel mehr blicken. Klitsche war allerdings nicht auf sie angewiesen. Er bekam Gehalt, er stand in steter Verbindung mit München. Theodor hätte gern eine ähnliche Stelle bekleidet. Er liebte Klitsche nicht. Klitsche war ein Hindernis. Dieser Klitsche war Wachtmeister gewesen, Theodor war immerhin Leutnant und akademischer Bürger. Er ließ manchmal bei Trebitsch seine Unzufriedenheit merken. Einmal sagte Trebitsch im Spaß, »Vielleicht stirbt Klitsche.« Seit jenem Tag dachte Theodor an Klitsches Tod. Aber Klitsche war gesund. Jede Zusammenkunft bewies es, jeder Händedruck, jedes mächtige Gelächter. Es war keine Hoffnung, dass Klitsche jemals nach München abberufen wurde und dass man ihm eine Verfehlung nachweisen könnte. Manchmal träumte Theodor von einem Verrat Klitsches. Wie? War es ganz unmöglich? Verkehrte Klitsche nicht mit kommunistischen Spitzeln? Wer beaufsichtigte ihn? Wer kannte ihn eigentlich genau? Musste es nicht einem aufmerksamen Beobachter gelingen, den Detektiv zu fangen? Vorläufig war es unmöglich, und Theodor brauchte Geld. Ein Versuch bei Trebitsch, eine Anleihe zu machen, schlug fehl. Trebitsch erklärte nicht nur, dass er selbst Schulden habe, sondern er verwies auch auf reichere Menschen aus der Bekanntschaft Theodors, wie zum Beispiel der Prinz es war. »Sie sind ja mit dem Prinzen befreundet«, sagte Trebitsch. »Ja, er war mit dem Prinzen befreundet. War ihm der Prinz nichts mehr schuldig?« Er ging zu Prinz Heinrich. Er musste lange warten. Es war nachmittags und der Prinz schlief. Dann kam er im geblümten seidenen Pyjama mit schlafgeröteten Wangen und Grübchen wie ein gewecktes Kind. »Ach, Theo«, sagte der Prinz. Er setzte sich, legte einen Fuß auf den Tisch, ließ die Pantoffeln fallen und betrachtete seine spielenden Zehen. Dazu summte er ein Lied. Er gähnte dazwischen. Er hörte nicht alles, was Theodor sagte. Schließlich unterbrach er ihn. »Du kannst mit mir nach Königsberg fahren. Zur Bootstaufe.« Also fuhr Theodor mit einer blühweißen Seemannskappe bekleidet in einem Coupé erster Klasse nach Königsberg. Seine Hoheit der Prinz schlief unterwegs, ein Buch von Heinz Towote in der herabhängenden Rechten. Der Ruderclub Deutsche Treue holte sie ab, fütterte sie, legte sie schlafen. Sie standen am nächsten Tag, es war ein Sonntag, am Seeufer und es regnete, wie gewöhnlich bei Bootstaufen. Eine weiß gekleidete Jungfrau hielt ein Weinglas in der rechten, einen Regenschirm in der linken. Der Prinz trat an das Boot, gab ihm seinen Namen und zerschmetterte das Weinglas am Bordrand. Alle riefen dreimal »Hipp, hipp, hurra« und der Regen rauschte. Nachmittags besichtigten sie eine Ehrenkompanie der Reichswehr, lernten die Burschenschaft Renania kennen und Theodor erkannte in dem Studenten Günther einen Kameraden aus dem Felde. Sie tranken zusammen, sie gingen durch die Stadt, sie erzählten Erlebnisse, sie hielten einander für prachtvolle Menschen und umarmten sich. Nun gab es kein Geheimnis zwischen ihnen. Theodor verschwieg nur seine Verbindung mit dem Prinzen und mit Klitsche. Dennoch nannte er auch diesen Namen einmal. Und nun gestand Günther, dass auch er der Stelle S2 in München angehöre und von Klitsche Aufträge erhalte. Aber er sei jetzt der Politik müde und wolle heiraten. Seine Braut lebe in Berlin. Ja, er wolle mit Theodor nach Berlin fahren. Er sehne sich. Seine Braut war die Tochter eines Arbeiters, der Vater Betriebsrat bei den Schuckertwerken. Ein einfacher Arbeiter sogar und ein Roter. Ob Günther nun auch ein halber Roter wäre, fragte Theodor. Er hielt die Hände in den Taschen und spreizte die Finger. Er horchte mit 1000 Ohren. »Nein!« Aber Günther sprach mit seinem Schwiegervater und ließ eines jeden Meinung gelten. Sie fuhren zusammen. Der Prinz schlief in einem Abteil nebenan und Theodor schwieg. Er sah in die Landschaft. Er betrachtete Günther, den strohblonden, blauäugigen Buben mit dem dummrätlichen Gesicht. Was war ihm Günther? Name und Gesicht gleichgültig und durch Zufall bekannt, wie der junge Timme zum Beispiel. Liebte er Günther? Liebte er jemanden? Ja, er liebte sein Volk. Im Dienste seines Volkes stand er. Wenn Günther nicht die Wahrheit sprach, wenn er nur die Hälfte sagte, wenn er ein Verräter war, mit den Kommunisten verhandelte, die Organisation verriet. Hier war Theodor auf eine Sache gestoßen und musste vorsichtig sein. Die Sache wies einen Weg. Detektiv Klitsche hörte Theodor zu. War Näheres nicht zu erfahren? Es gab nichts, weder konnte die Braut Günthers etwas verraten, noch Günther selbst. Einmal fragte Theodor vorsichtig, ob der Schwiegervater nicht Kommunist wäre. »Ja!« Günther lachte. Sie gingen durch den Abend, Arm in Arm, Theodor und Günther. Schon betäubte ihn die Macht, Theodor den Mächtigen. Schon knotete er Schlingen mit gehässigen Fingern, Theodor der Kluge. Sah er seine Verdienste, sich selbst erhaben über Klitsche, über Trebitsch, über alle. Er fuhr nach München, mächtig wurde er, übernahm die Leitung, Theodor ein Führer. Hastig lief er zu Trebitsch, erzählte von Günthers Verrat. Gefahren sah er und schilderte sie und hetzte sie in Begeisterung, angespornt durch des Bärtigen zustimmendes Lächeln. Am Abend sendete Klitsche Boten aus. 16 Angehörige der Stelle S, römisch 2, kamen zusammen. 2 Kerzen entzündete Trebitsch und verlas das Protokoll mit Theodor. Hat Günther gestanden, dass sein Schwiegervater Kommunist und Haupt einer geheimen Organisation ist? Ja. Die Arbeiter mit Waffen versorgt? Ja. Und Günther beteiligt sich an den Arbeiten? Ja. Die Paragraphen 8 und 9 aus den Statuten lauten: Dem Fehmetod verfallen ist, wer gegen die vaterländischen Organisationen durch List oder offene Gewalt vorgeht. Wer mit Parteien der Linken ohne Wissen der Leitung und nicht zu Spionagezwecken Verkehr pflegt. Der Student Günther ist schuldig. Entscheidet das Los? Ich übernehme die Aufgabe, sagte Klitsche. Man schweigt. Der Atem staunender Verehrung schlägt Klitsche entgegen. Man singt ein Trutzlied. Der Verräter zahlt mit Blut, schlage sie tot, die Judenbrut, Deutschland über alles. Kapitel 7. Es war eine Freiturnübung in Weißensee angesagt, unter dem Kommando des Leutnants Wachtel. 100 Schritte von den anderen entfernt gingen Klitsche, Theodor und Günther. Gast war Günther, herzlich begrüßt und mit Witzen unterhalten. Man hörte das starke Lachen Klitsches. Sie blieben stehen, beschlossen zu rasten. Es hackte ein Specht unermüdlich, schüchtern pfiff ein Vogel. 100 Mücken tänzelten in der ungewöhnlich warmen Aprilsonne. Frisch und betäubend roch der Waldboden. Theodor möchte gern das Ende des Waldes sehen. Ach, der Wald hat kein Ende. Theodor fiebert. Er spürt einen Druck auf der Schädeldecke, als lasteten viele, viele Baumstämme auf seinem Kopfe. Tränen überquellen sein Auge. Er kann nicht mehr sehen, er lässt sich neben Günther nieder. Jetzt wartet er, wartet wie auf seinen eigenen Tod. Es kam zu schnell, zu schnell. Theodor sah vor sich unzählige Baumstämme, die das Sonnenlicht brachen und dämpften. Aber die Bäume waren körperlos. Schattenbäume, sie standen nicht fest. Sie befanden sich in einer fortwährenden, unmerklichen Bewegung, als wäre der ganze Wald eine Kulisse aus dünnem Schleierstoff, von einem ganz sanften Wind bewegt. Deutlicher als die Baumstämme, die sich vor ihm befanden, sah Theodor den Detektiv Klitsche hinter sich, sah, wie er eine Beilpicke erhob, mit beiden Händen und sich reckte, fühlte, wie Klitsche den Atem anhielt, und dann schloss Theodor die Augen. Als er sie wieder aufschlug, sah er Günther neben sich niederbrechen, sah er den halb offenen Mund des Liegenden, den halben Schrei, den Steckengebliebenen, und fühlte eine lastende Stille. So ruhig war es im Walde, als wartete alles auf den Todesschrei, der nicht kam. Zwischen den Brauen Günthers, an der Nasenwurzel, steckte die Spitze der Beilpicke. Sein Angesicht war weiß, violett schimmernd unter den Augen. Noch atmete er. Der Daumen seiner linken, auf der Brust liegenden Hand bewegte sich wie ein kleines, fleischiges, sterbendes Pendel. Mit einem letzten Röcheln verzog er die Oberlippe. Man sah seine Zähne und ein Stück weißlich-grauen Zahnfleisches. Klitsche warf einen Sack über Günther. Die Beilpicke ließ er stecken. Er schleppte ihn weiter über Tannennadeln, über Sandboden, über Zapfen, die leicht knisterten. Da war eine Grube, da hinein fiel Günther. Klitsche zog den Sack fort, um die Beilpicke zu entfernen. Rot und steil, mit unendlich feinem Prasseln, schoss das lang gehemmte Blut aus Günthers Stirn hinauf in die Baumkronen. Eine rote Schnur und tropfte von den Tannen. Es waren klebrige, zähe Tropfen. Sie erstarrten sofort, im Niederfallen noch. Verkrusteten sich wie roter Siegellack. Unendliches, rauschendes Rot umgab Theodor. Im Felde hatte er dieses Rot gesehen und gehört. Es schrie, es brüllte wie aus tausend Kehlen. Es flackerte, flammte wie tausend Feuersbrünste. Rot waren die Bäume, rot war der gelbe Sand, rot die braunen Nadeln auf dem Boden, rot der scharf gezackte Himmel zwischen den Tannen. In grellgelbem Rot spielte der Sonnenschein zwischen den Stämmen. Purpurne große Räder kreisten in der Luft, purpurne Kugeln rollten auf und nieder, glühende Funken tänzelten zwischendurch, verbanden sich zu sanft gewellten Funkenschlangen, trennten sich. Aus Theodors Innerem kam das rauschende Rot. Es erfüllte ihn, schlug aus ihm, aber es machte ihn leicht und sein Kopf schien zu schweben, als wäre er mit Luft gefüllt. Es war wie ein leichter roter Jubel, ein Triumph, der ihn hob, ein beschwingtes Rauschen, Tod der schweren Gedanken, Befreiung der verborgenen, begraben gewesenen Seele. Klitsche glitt aus, fiel nieder, stöhnte einmal. Die Beilpicke stand noch eine Weile in der Luft mit aufwärtsragendem Stiel, als wäre sie lebendig und wankte seitwärts. Theodor griff sie auf. Er ahmte Klitsche nach, erhob die Beilpicke und ließ sie niedersausen. Klitsches Schädel krachte ein wenig. Weißgrauer und blutiger Brei quoll aus seiner Stirn. Irgendwo hackte wieder der unermüdliche Specht, zwitscherte der schüchterne Vogel, stieg der schwere Dunst aus dem Waldboden. Mit leichten Schritten ging Theodor durch den Wald. Mürbe Zweige krachten unter seinen Füßen. Leicht war er, wie eine der 100 tänzelnden Mücken. Kapitel 8. Nach München meldete der Bericht, dass Günther Klitsche im Kampfe erschlagen habe und von Theodor Lohse nachher umgebracht worden war. Es wurde von den 16 Angehörigen der Stelle S römisch 2 bezeugt. Die Toten waren gründlich begraben. Ein geschossenes und auseinandergeschnittenes Eichhörnchen lag auf ihrem Grabe und erklärte die Herkunft der Blutspuren. Frei war die Bahn Theodor Lohses. Klitsches Erbschaft verwaltete er und baute sie aus. Heiß ging sein Atem, kurz war sein Schlaf und weit das Feld, das er beackerte. Aus 40 Mittelschulen bildete er eine Garde. Unverlässliche Spione schaffte er ab. Dreimal in der Woche hielt er Vorträge. Eine halbe Stunde bereitete er sich vor, aus Trebitschs Flugschriften und aus dem Nationalen Beobachter. Er verwaltete Geld, das er von Major Pauli erhielt. Er schrieb Rechnungen und erteilte keine Vorschüsse, es sei denn an sich selbst. Allmählich begriff er die Zusammenhänge, die er früher nur in Artikeln aufgedeckt hatte. Er fuhr nach München, er lernte seine Vorgesetzten kennen. Einen General, der nie nach Preußen reiste und in Bayern unter dem Namen Major Seyfarth wohnte. Er hatte das Bedürfnis, Ludendorff zu besuchen, aber er durfte es nicht. Direkter Verkehr mit Ludendorff war verboten. Er verlor die Verehrung für diesen und jenen, den er groß genannt und gewähnt hatte. Er sprach mit Nationalsozialisten und achtete sie gering, weil er erfuhr, dass sie nicht in alles eingeweiht waren und dass Geheimnisse auch ihnen nicht offenbar wurden. Theodor lernte horchen und misstrauen. Man belog ihn. Es kränkte ihn. Seinen Fragen gebot man Halt. Es richtete seinen Ehrgeiz auf, es blies ihm neuen Mut ein. Einfluss wollte er, nicht kleine Selbstständigkeit, Anfang einer Kette sein, nicht ihr unscheinbares Glied. Aber sein Eifer überwältigte ihn selbst, drang aus ihm, verriet ihn. Seinem Fleiß misstraute man, seine Hitze machte ihn verdächtig. Jeder der Generale, Majore, Hauptleute, Studenten, Journalisten, Politiker klebte an seiner Stelle. Es beherrschte sie Angst um ihr tägliches Brot, nichts mehr, nichts weniger. Dazwischen trieben sich kleine Menschen herum, Gäste der Organisation, der rote Wanderredner Schley, der Pfarrer Block, der Schulmädchen verführte, der Student Biertimpfel, der eine Unterstützungskasse geplündert hatte, der Artist Conti aus Triest, Matrose und Deserteur, der jüdische Spitzelbaum, dessen Spezialität Aufmarschpläne waren, der Elsässer Blum, ein französischer Spion, Klatko aus Oberschlesien, Invalide aus den Abstimmungskämpfen, Marineleutnants und Überseedeutsche, Flüchtlinge aus den besetzten Provinzen, ausgewiesene Regierungsräte, Prostituierte aus Koblenz, Straßenbettler aus den Rheinstädten, ungarische Offiziere, die unkontrollierbare Wünsche geflüchteter Mitglieder aus Budapest brachten, von der Polizei Verfolgte, die falsche Pässe forderten, Redakteure, Namenlose, die Geld zur Gründung kleiner Blätter wollten. Jeder wusste etwas, konnte gefährlich, musste befriedigt werden. Es gab witzige, dumme Menschen, von denen Theodor lernen konnte, andere, die von ihm zu lernen suchten. Viele kannten ihn, sein Name war ihnen geläufig, vor Spitzeln musste er sich in Acht nehmen. Er musste es überhaupt. Er ging durch die Straßen, die Hand im Revolvergriff in der Tasche, er mied dunkle Gegenden, nie trat er aus dem Haus, ohne sich umzusehen, in jedem Passanten witterte er einen Feind, in jedem Gesinnungsgenossen einen persönlichen Gegner. Auf seine Schar junger Leute allein konnte er sich verlassen. Er schuf einen Saal- und Versammlungsschutz, sprengte sozialistische Versammlungen, zog durch die Straßen mit flotten Gesängen. Zu den Vorträgen Trebitschs verteilte er seine Leute im Saal und ließ sie Beifall klatschen, zum Beifall ermuntern. Manchmal schrie ein ahnungsloser Zuhörer eine Beleidigung. Dann schrillte Theodors Pfiff, der Saalschutz strömte um den Zwischenrufer zusammen, keilte ihn ein, schlug ihn zu Boden, trampelte auf Rücken, Brust und Schädel und schlug sich in tödliche Begeisterung hinein. Er instruierte, rüstete aus, bestrafte Feiglinge, belobte Mutige, ein kleiner Gott war er. Sich selbst übertraf er, längst war sein Glaube erschüttert, sein Hass geschwächt, seine Begeisterung ausgekühlt, er glaubte nur an sich, liebte sich selbst, begeisterte sich an seinen Taten. Er hasste nicht mehr die Efrussis und nicht mehr die Glasers, er glaubte nicht an den Erfolg der Bewegung. Er begann, Trebitsch zu durchschauen. Er sah die Sinnlosigkeit dieses Schlagwortes, jenes Arguments. Er verachtete die Zuhörer, zu denen er sprach. Er wusste, dass sie alles glaubten. Er las Broschüren, Zeitungen, nicht um ihre Gesinnung zu teilen, sondern um sie auswendig zu lernen, Überzeugungen, die ihm gleichgültig waren, im Kopf zu behalten. Er sah, dass jeder nur für sich arbeitete. Er tat es mit größerer Anstrengung als die anderen. Er wollte, was er wollte, war ihm nicht klar. Er wollte Führer sein, Abgeordneter, Minister, Diktator.